Ganz generell kann man sagen, dass die Gewaltfrage von Anfang an in der Studentenbewegung eine zentrale Rolle gespielt hat. Allein, dass einer ihrer ideologischen Schlüsselfiguren Herbert Marcuse war, der schon relativ früh angefangen hat, sich auch mit Gewaltfragen auseinanderzusetzen, stand das von Anfang an eigentlich im Zentrum auch der Diskussion. Generell sind aber Schlüsselmomente sehr wahrscheinlich und da stimmen mir auch, glaube ich, die meisten aktuellen Forscher zu, dass eben der 2. Juni 1967, also der Mord an Benno Ohnesorg, und auch der Anschlag auf Rudi Dutschke vom 11. April 1968, so zwei wirklich retardierende Momente waren, wo insgesamt das schon im Umbruch befindliche Weltbild eben der Studentenbewegung nochmal einen riesigen Knacks bekommen hat. Generell muss man aber sagen, dass auch schon vor dem 2. Juni 67 ein Prozess der begrenzten Regelverletzungen eingesetzt hat, in der Regel in Form von zivilen Ungehorsam bei Demonstrationen oder bei Häuserbesetzungen. Diese Form des zivilen Ungehorsams wurde in der Regel auch von internationalen Widerstandsbewegungen abgeguckt, zum Beispiel der Black Panther Bewegung. Genau. Und was halt auch ein ganz wichtiger Faktor ist, waren eben die Gewalterfahrungen bei Demonstrationen, also die zum Beispiel eben auch am 2. Juni 67 dann gegen den Schah von Persien ausgebrochen sind und dass man halt auch gesehen hat, dass der Staat aktiv gegen einen vorgeht und auch relativ hart dabei zugeht. Genau. Und generell muss man aber sagen, dass es eben neben der Studentenbewegung auch ein generell radikales Milieu in Berlin gab, das sich spätestens 1968 auch mit der rebellischen Arbeiterjugend verbunden hat. Darin waren dann also verschiedene rebellische Arbeiterjugendliche und aber auch wenige Studierende, die aber in der Regel ihr Studium abgebrochen hatten. Und daraus entwickelt sich dann nochmal neben der Studentenbewegung eine gewaltbereite Strömung, die zum Beispiel von Rockern und anderen sozialen Gruppen unterstützt wurden. Und die haben sich dann zusammen mit den Studierenden bei manchen Demonstrationen auch, also quasi mit den Exekutivorganen des Staates, angelegt. Und aus diesem Milieu kommt dann auch der Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen zum Beispiel 1969, also eine der Vorgängerbewegungen des 2. Juni. Und man muss immer insgesamt sagen, dass das also verschiedene Strömungen waren, die zu verschiedenen Zeitpunkten auch mehr oder weniger Gewalt als Möglichkeit ansahen und diese dann auch abgeändert haben. Du hast jetzt darüber gesprochen, was vielleicht so Gründe oder Schlüsselereignisse dafür gewesen sind, dass eine Gewaltbereitschaft in einem bestimmten Milieu entstanden ist. Vielleicht können wir uns noch weiter einen Überblick verschaffen, was es für bewaffnete Gruppen gegeben hat. Also die RAF, die Rote Armee-Fraktion, ist ja die bekannte. In deinem Text geht es auch zentral um die revolutionären Zellen. Du hast jetzt die Bewegung 2. Juni auch schon genannt. Vielleicht kannst du mal erklären, was diese Gruppen so insgesamt ausgezeichnet hat und was sie vielleicht dann auch untereinander voneinander unterschieden hat. Genau, also wie ich schon gesagt habe, also RAF komme ich dann als letztes dazu. Die Bewegung 2. Juni ist eigentlich die ursprüngliche oder zumindest die umherschweifenden Haschrebellen, aus denen dann später die Bewegung 2. Juni hervorgeht, ist so die erste wirkliche Gruppe, die sich eben dadurch auch von den anderen Gruppen unterscheidet, dass hier wenige Studierende, gerade die RAF bestand ja gerade aus auch vielen Studienstiftungsstipendiaten und die Bewegung 2. Juni war eben eine eher auch proletarische Gruppe, würde ich das jetzt mal ganz vorsichtig sagen, auch wenn da natürlich auch Studierende dabei waren, die aber auch in einem ganz anderen Milieu kamen, eben auch eher aus der Drogenszene und aus dem Rockermilieu. Und da war eigentlich schon so ein ganz wichtiger Unterschied. Die revolutionären Zellen, die sich ja erst später gründen, also Ende 72, Anfang 73, bestanden am Anfang überwiegend auch aus Studierenden, die Lehramt studiert haben, die verschiedene andere Germanistik und so weiter studiert haben, die dann im Verlagswesen unter anderem gelandet sind oder eben auch versucht haben, Lehrer zu werden, dies aber dann aufgrund des radikalen Erlasses quasi nicht möglich war und das dann Stück für Stück auch zu einer Radikalisierung geführt hat. Und die Rote Armee-Fraktion, ja die bekannteste Gruppe, vielleicht mache ich das auch gerade nochmal im Unterschied zur RZ, also die hatten eine ganz andere Organisationsstruktur. Die Rote Armee-Fraktion war marxistisch-leninistisch aufgebaut, hatte eine ganz klare Kaderstruktur, wohingegen die revolutionären Zellen sich selber als undogmatisch und nicht hierarchisch bezeichnet haben und eben auch auf einen partizipatorischen Mitwirkungsprozess gebaut haben. Ein zweiter wichtiger Unterschied zwischen RAF und revolutionären Zellen war das Prinzip der Klandestinität. Bei der ersten Generation der RAF war es so, dass eine offene und zugängliche Gewaltgemeinschaft war mit Kaderstruktur und die revolutionären Zellen hingegen eine geschlossene und auch auf Dauer ausgerichtete Tarnung basierende Zellen, deren Mitglieder aber, und das ist ganz wichtig, solange es möglich war, in der Legalität verbringen wollten. Deswegen wurden sie auch von den Medien als Feierabendterroristen bezeichnet. Das heißt, dass sie tagsüber regulären Arbeiten nachgegangen sind und abends dann ihre Anschläge begangen haben, während die RAF, wie man das ja auch mittlerweile aus dutzenden Veröffentlichungen kennt, Vollzeit-Stadtguerillas waren und ganz darauf basiert waren, eben diesen bewaffneten Kampf als Berufsrevolutionäre zu machen. Und ein weiterer sehr wichtiger Punkt war, dass die RAF ja aufgrund ihrer Struktur auch relativ isoliert war von der gesamten Linken und die RZ das Prinzip Vermassung als wichtiges und zentrales Motiv ihrer Arbeit angenommen haben. Und das bedeutete eben, dass man auch weiterhin mit dem linksradikalen Milieu und den sozialen Protestbewegungen in Kontakt stand. Für den bewaffneten Kampf in Deutschland ist ja dann ein Stichwort zentral und wenn ich das richtig sehe, taucht das bei allen Gruppen auf, die du jetzt genannt hast, nämlich das Stichwort der Stadtguerilla. Das ist ja gewissermaßen das Konzept, was diese Gruppen verfolgen. Ein Stichwort, das ja eigentlich ursprünglich von Befreiungsbewegungen in Lateinamerika gekommen ist. Vielleicht kannst du so ein bisschen dieses Konzept der Stadtguerilla erklären, vielleicht auch in welcher Weise das eben übernommen wurde aus Lateinamerika und dann eben umgewandelt wurde auf europäische Verhältnisse. Genau, also ganz interessant finde ich es daran, dass Rudi Dutschke bereits 1966 von einer Guerilla im Zusammenhang eben mit Gewalttheorien und Diskussionen auch gesprochen hat und dann auf dem sehr bekannten im sehr bekannten Organisationsreferat am 5. September 1967, das er zusammen mit Hans-Jürgen Krahl gehalten hat, eben auch von einer Verweigerungs- und Sabotage-Guerilla gesprochen hat. Aber wie du schon genau richtig gesagt hast, eigentlich stammt das Konzept aus Mittel- und Südamerika. Als ganz wichtiger Theoretiker der Stadtguerilla wird immer wieder Carlos Marighella genannt, der auch das Handbuch des Stadtguerilleros 1968 dann herausgegeben hat. Und darin entwickelt eben Marighella in Abgrenzung zu Che Guevara, dass die Guerilla vom Land in die Städte geführt werden müsste. Und das macht er alles im Kontext, also Marighella ist Brasilianer, im Kontext der brasilianischen Militärdiktatur. Und er sagt eben, dass nicht, wie Che Guevara das immer gesagt hat, die Landbevölkerung das revolutionäre Subjekt darstellen sollte, sondern eben die Stadtbevölkerung. Und das war natürlich schon ein ganz wichtiger Schritt für die RAF zum Beispiel, weil die RAF gesagt haben, mit Landbevölkerung, da sieht die Möglichkeit einer revolutionären Umbruch sehr schlecht aus und deswegen kam ihnen das sehr entgegen. Das war auch ein Grund, warum das übernommen wurde. Generell hat aber Marighella eben über Stadtguerillas gesagt, dass sie bewaffnet gegen zum Beispiel eine Militärdiktatur kämpfen sollten. Und das ist natürlich die Frage, inwieweit das in Deutschland zugetroffen hat. Also hier sind dann schon auch Abweichungen zu sehen. Und wichtig war, was auch als ganz zentraler Punkt bei Marighella angegeben wurde, ist, dass man ein leidenschaftlicher Patriot sein sollte, der für die Befreiung seines eigenen Landes kämpft und dabei Freund des Volkes sein sollte. Inwieweit das dann auf die RAF zutrifft, ist natürlich, müsste man nochmal genau untersuchen, aber eher im Wesentlichen nicht, da sie ja doch relativ weit isoliert waren vom Volk und sich immer nur einzelne revolutionäre Subjekte herausgesucht haben. Und wenn man sich dann aber tatsächlich die Schriften der RAF anguckt, sieht man schon, dass Teile und Forderungen von Marighella übernommen wurden, eben von der RAF. Aber es ist halt sehr zwiegespalten. Es wurden immer nur Sachen übernommen, die für einen selber irgendwie in irgendeiner Art und Weise nützlich erschienen sind. Aber zum Beispiel wichtige Hauptforderungen von Marighella zum Beispiel, dass man die Waffen des Feindes erbeutet oder völlig angepasst im Volk lebt, sodass man halt wie ein Durchschnittsbürger auch aussieht. Das kann natürlich auch die RAF nicht zutreffen, die ja unter anderem auch mit Porsches und teurer Kleidung, also mit dem Auto Porsche oder mit teurer Kleidung angegeben haben und deswegen auch einen sehr exponierten Lebensstil geprägt haben. Und generell kann man sagen, die RZ, also die revolutionären Zellen, hielten sich deutlich strenger an die Vorgaben. Also allein die Idee, mehr revolutionäre Zellen zu schaffen, dadurch Rückzugsräume für das linksradikale Milieu zu entwickeln und auf lange Sicht hingesehen eine Widerstandsgesellschaft aufzubauen, aus dessen Mitte der revolutionäre Funke dann kommen sollte, war schon deutlich näher an der Idee der süd- und mittelamerikanischen Stadtguerilla-Theorie. Ich hatte zum Einstieg schon deinen Text erwähnt, den du geschrieben hast für die Zeitschrift Arbeit, Bewegung, Geschichte. Das ist ja ein Text, der sich vor allem die Theorie der bewaffneten Gruppen anschaut, also die Theorie von der RAF und von den RZ und wo du so ein bisschen untersuchst, wie ist da eigentlich das Verhältnis von Theorie und Praxis und kommst eigentlich so ein bisschen ja zu der These oder zu dem Schluss, dass die Theorie bei diesen Gruppen eigentlich eher nachgelagert rechtfertigend war, also dass sozusagen nicht die Theorie das Ausschlaggebende erste ist. Du kannst mich auch korrigieren, korrigieren, wenn ich es vielleicht falsch darstelle, aber was ja sozusagen das starke Stichwort deines Textes auch ist und was auch ein Stichwort ist, was bei diesen Gruppen selber vorkommt, ist das des Primats der Praxis, also der Vorrang der Praxis. Vielleicht kannst du erklären, was das bedeutet und darüber vielleicht so ein bisschen eben deine These ausführen, wie das Verhältnis von Theorie und Praxis bei diesen Gruppen sich darstellt. Genau, also das ist alles korrekt, also das war auch eine meiner Hauptthesen. Und man kann das zum Beispiel an der zentralen CRF-Konzept Stadttheorie sehr gut sehen, da das ein eigenes zentrales Kapitel eben auch Primat der Praxis genannt wurde. Und diese Idee kommt aus dem, oder im Wesentlichen eigentlich vom Guerillakampf von Mao Zedong, wurde auch übernommen. Also die RAF nutzt auch gerade im Konzept Stadttheorie ganz viele Zitate von Mao und bindet das zumindest an seine Theorien an. Und die RAF beschreibt zum Beispiel in dem Kapitel, dass unter den damals gegebenen Bedingungen eine die Arbeiterklasse verbindende Strategie noch gar nicht möglich gewesen sei und dass aus ihrer Sicht die reine Theorieproduktion, um kognitiv eine eben solche Vermassungsstrategie zu entwerfen, sinnlos gewesen sei und deswegen eben nur eine revolutionäre Initiative, also sprich Gewaltaktion, überhaupt einen Vereinheitlichungsprozess zwischen Arbeiterklasse, Intellektuellen und RAF herstellen hätte können. Und meine Theorie ohne Praxis wurde völlig abgelehnt, da allein die Sprache der Intellektuellen, so schreibt es die RAF weiter im Konzept Stadttheorie, also die Sprache der Intellektuellen, die letztlich auch die Revolutionskonzepte entwarfen, unverständlich und gar nicht greifbar für die Arbeiterklassen waren. Und deswegen nimmt eben der Primat der Praxis diese zentrale Rolle ein. Und tatsächlich ist aber die Frage, warum erst so viel, also es waren insgesamt vier teils umfangreiche und pseudotheorielastige Konzeptschriften der RAF erschienen sind, bevor man dann überhaupt den Kampf selber aufgenommen hat. Also das ist eine Frage, die müssen sich heute die ehemaligen RAF-Terroristen nochmal stellen. Und dann bleibt natürlich auch die Frage, ob die RAF hat ja eben den Kampf auch mit Tautologien einleitend zu versucht, wie zum Beispiel die sehr bekannte, die kann ich kurz zitieren, ob es wichtig ist, den bewaffneten Widerstand jetzt zu organisieren, hängt davon ab, ob es möglich ist, nur praktisch zu ermitteln. Also das zeigt schon, dass eben dieser Primat der Praxis auch ziemlich viele Probleme für die RAF eigentlich mitgebracht hat und selber gar nicht zu lösen war. Das sieht man sehr genau in dieser Tautologie. Bei den revolutionären Zellen war der Primat der Praxis ebenfalls ziemlich im Zentrum der Aufnahme des bewaffneten Kampfes, aber auch aus ganz anderen Gründen. Und die RZ schrieb nämlich dann, dass die ausschließliche Negation des bisherigen bewaffneten Kampfes der Bewegung 2. Juni und RAF mit der eigenen Unfähigkeit einer Kampftheorieentwicklung die Aufnahme des Kampfes bedingte, um Erfahrungen überhaupt erst zu sammeln und diese revolutionäre Theoriebildung überhaupt dann also einfließen zu lassen. Und die Theorieentwicklung und Kontextualisierung der Anschläge musste demnach aus konkreten Handlungen eben diesem Primat der Praxis entwickelt werden, da es bisher aus ihrer Sicht keine erfolgreichen Konzepte gab, wie man das zum Beispiel an der Verhaftung der RAF gerade im Mai, Juni 1972 deutlich gesehen hat. Also insgesamt kann man sagen, die RZ schreibt es auch sehr deutlich in ihren ersten Schriften eben, dass Theorie zweitrangig ist, dass es erstmal darum geht, tatsächlich praktische Erfahrungen zu sammeln und daraus dann eine Theorie abzuleiten, die dann auch kontextualisierbar ist und auch den anvisierten Abnehmern oder dem revolutionären Subjekt eben nahezuliegen. Und bei der RAF ist es halt so, dass ein sehr theorielastiges oder scheintheorielastiges Konzept vor der Praxisaufnahme vorgelegt wurde, im Ende aber auch in dieser Theorie oder in dieser Pseudotheorie gesagt wurde, dass eben doch nur der bewaffnete Kampf die Theorie bilden kann. Also das ist so eigentlich so ein kleiner Widerspruch an sich gewesen. Wir sind dabei, uns so bestimmte Stichworte anzuschauen, die entscheidend sind für die bewaffneten Gruppen in der BRD. Und wir haben über dieses Stichwort von Primat der Praxis gesprochen. Ein weiteres Stichwort ist ja das Stichwort von der Avantgarde. Das liegt, denke ich, bei der RAF nahe. Du hattest das schon erwähnt. Es ist eine Gruppe, die sich in einem marxistisch-leninistischen Feld verortet. Das spricht zumindest aus ihren Theorien, dieser Marxismus-Leninismus. Und im Leninismus gibt es ja dieses Avantgarde-Konzept, das gesagt wird, eine Partei schreitet voran und leitet die Massen voran, die von selbst nicht in der Lage dazu sind, sozusagen den richtigen Weg zu finden. Vielleicht können wir uns das trotzdem anschauen, was das nochmal sozusagen explizit für das Konzept des bewaffneten Kampfes bedeutet. Also was für ein Avantgarde-Konzept liegt denn da bei diesen bewaffneten Gruppen zugrunde? Also erstmal, wie du gesagt hast, ist eben, dass dieses Konzept der bewaffneten Avantgarde ein absolutes RAF-Spezifikum und wurde von den RZ abgelehnt. Das war auch einer eben der Gründe, warum überhaupt die Revolutionären gegründet wurden, weil diese Ablehnung dieser bewaffneten Avantgarde eben ein ganz zentrales Motiv war. Und die RAF sah es eben als Avantgarde des bewaffneten Kampfes darin eine Reflexion, die fehlende Kaderstruktur als Hauptfehler der Studentenbewegung angenommen hat. Das war also ein wichtiger Punkt. Und eben durch diese fehlende marxistisch-leninistische Organisationsstruktur sei die Studentenbewegung dann auseinandergebrochen, da nur diese Organisationsstruktur einen Vereinheitlichungsprozess zwischen Studentenbewegung und Arbeiterklasse ermöglicht hätte. Die Arbeiterklasse, die aus RAF sieht, aber zugespitzt als monolithischer Block ohne eigene Meinung, völlige Abhängigkeit vom Kapital und als schlafende Masse oftmals betrachtet wurde und auch in vielen Texten so dargestellt wird, hätte Anführer wie eben die RAF gebraucht, die, und das ist dann eine Eigendarstellung, ohne Eigennutz ihr gesamtes Leben riskiert hätten, um eben die Gesellschaft zu verbessern und zu befreien. Und dieses stark romantisierte Eigenbild führte eben auch dazu, dass man sich als rettende Avantgarde und als Spitze der Revolution sah. Und wie isoliert man eigentlich war, also ganz im Gegensatz zu dem eigenen Anspruch, der bewaffnete Avantgarde zu sein, wurde eigentlich erst nachträglich reflektiert und dann auch in eine neue Konzeption des Bewaffnungskampfes eingeordnet. Also wir haben jetzt über das Konzept der Avantgarde gesprochen, haben da schon gesehen, dass es da einen entscheidenden Unterschied zwischen der RAF und den revolutionären Zellen gibt. Die revolutionären Zellen lehnen dieses Avantgarde-Konzept ab für sich selbst. Jetzt gibt es noch einen weiteren Unterschied, den du in deinem Text machst und den ich auch interessant finde, nämlich, dass du so eine Gegenüberstellung machst, dass es eben auf der einen Seite bei der RAF eben dieses Avantgarde-Konzept gibt, auf der anderen Seite bei den revolutionären Zellen dieses Motiv der subjektiven Selbstbefreiung, wo auch so ein existenzialistisches Moment mit reinkommt. Das finde ich deswegen interessant, weil ich ein Gespräch mit Karl-Heinz Delvo mal geführt habe, der ja selber bei der RAF gewesen ist, damals eben bei diesem Kommando dabei, die die Botschaft in Stockholm besetzt hatten, um da eben RAF-Gefangene freizupressen, was nicht funktioniert hat. Und ich habe ihn auch so nach seinen Motiven gefragt, damals im bewaffneten Kampf. Und das ist natürlich eine Sache, die dann im Rückblick vielleicht auch erst hergestellt wird, aber die für ihn auf jeden Fall eine entscheidende Rolle gespielt hat, war selbst dieses existenzialistische Motiv, dass er sagt, ich hatte das Gefühl, in der Gesellschaft leben, die mich ganz und gar vereinnahmt und die mich in eine Normalität reinzwängen möchte, die ich nicht akzeptieren kann. Und ich muss irgendwie sozusagen in Widerstand zu dieser Gesellschaft gehen. Und der bewaffnete Kampf war sozusagen eine Option, nicht unterzugehen und auch die Gefahr, vielleicht dabei zu sterben, war für ihn immer noch besser, als Teil dieser Gesellschaft zu werden. Das schien mir eben eigentlich auch ein ganz ähnliches Motiv zu sein, wie du das bei den revolutionären Zellen beschrieben hast. Ja, deswegen nochmal als Nachfrage, wie würdest du denn diese subjektive Selbstbefreiungsmotiv in dem Verhältnis dieser bewaffneten Gruppen, wie würdest du das da beschreiben? Ja, genau. Also ich würde das erstmal völlig teilen. Also ich würde auch sagen, dass diese subjektive Befreiung bei allen Gruppen des bewaffneten Kampfes eine zentrale Rolle spielt oder spielte. Aber im Unterschied eben zu den revolutionären Zellen ist in der theoretischen Konzeption des bewaffneten Kampfes der RAF, also der schriftlichen Konzeption dieser Theorie, spielt dieses Motiv eher eine untergeordnete Rolle, da eben eher auf die militärische Dimension und die Notwendigkeit des bewaffneten Kampfes, die halt eher im Mittelpunkt standen. Und für die revolutionären Zellen war dies jedoch von Anfang an so ein ganz zentrales Motiv, das dann auch sehr früh in das eigene Konzept integriert wurde und dann auch verschriftlicht wurde. Generell würde ich aber sagen, dass man darf alle Gruppen des bundesdeutschen bewaffneten Kampfes nicht als monolithische Blöcke eben sehen mit völlig unterschiedlichen Idealen, Zielen und Theorien. Also ich würde sagen, ganz im Gegenteil, auch wenn man das von dieser Gruppenebene auf die persönliche Ebene herunterbricht, gab es sicherlich zwischen den Gruppen genauso starke Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede im Denken. Und ein Grundkonsens war sicherlich ein utopisches und zuerst sehr positiv konnotiertes Bild einer Welt, die man selber erschaffen kann. Also dieses selber erschaffen war, glaube ich, ein ganz zentrales Moment. Und um dieses Neue eben zu erschaffen, musste man das Bestehende auch erst überwinden. Und es wurde zuerst mit Protest, das beschreiben ja fast alle spätere Mitglieder der Schlafferia-Gruppen, dass man zuerst protestiert hat, dann eben Gewalterfahrung und viele andere Faktoren dazu kamen und man dann dazu übergegangen ist, eben mit Gewalt dieses Bestehende zu überwinden. Und eben auch, da ist ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich, die Erfahrung, die man innerhalb der Studentenbewegung gemacht hat. Und ich glaube, das hinterließ eben ein Gefühl, dass man eine alternative Welt schaffen kann, die den eigenen Idealen entsprach und für die es sich auch zu kämpfen lohnte, eben auch notfalls bis in den Tod zu gehen. Und um diese neue Welt zu erreichen, musste man, also würde ich jetzt einfach sagen, also drei wesentliche Punkte machen. Einmal eben gegen die bestehende Ordnung sich stellen, zweitens sich neue Räume schaffen und diese besetzen und drittens eben, und das ist jetzt dieser ganz wichtige Punkt, der subjektiven Befreiung. Man musste auch selbst erstmal zum Subjekt werden und aus dem bestehenden System ausbrechen, um dann überhaupt ein eigenes agierendes Subjekt zu werden. Und wie eben dann mit diesen Ideen dann umgegangen wurde und wie die Umsetzung war, die waren dann halt doch sehr unterschiedlich, je nachdem, ob man in der Bewegung 2. Juni bei den revolutionären Zellen oder bei der RAF war. Ich hätte eine abschließende Frage, die sich vielleicht ein bisschen darauf bezieht, dass du ja in deinem Text und auch in dem, was du so ausgeführt hast, ja erstmal so ein sehr grundlegendes Selbstverständnis der bewaffneten Gruppen beschrieben hast und vielleicht auch so ein bisschen ja die Begründung für diesen bewaffneten Kampf überhaupt erstmal dargelegt hast. Jetzt haben ja diese Gruppen über mehrere Jahrzehnte existiert, also von Anfang der 70er Jahre bis Mitte der 90er Jahre, wenn das vielleicht so eine grobe, so ein grober Zeitrahmen ist, in dem diese Gruppen agiert haben. Da würde mich interessieren, ob sich die Theoriedebatten innerhalb dieser Gruppen vielleicht auch nochmal verändert haben und das ja vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass du gesagt hast, bei den revolutionären Zellen war es so, dass sie gesagt haben, wir müssen überhaupt erstmal eine Erfahrung machen, um eine Theorie entwickeln zu können. Ja, inwiefern wurde dann eine Theorie entwickelt, die dann vielleicht auch nochmal anders aussah als das, was am Anfang da war? Genau, also man kann sagen, dass die theoretischen Debatten innerhalb aller bewaffneten Gruppen eigentlich zentraler Bestandteil auch ihrer Geschichten waren. Die Bewegung 2. Juni hat eben über fast ihre gesamte Zeit des Bestehens relativ wenig niedergeschrieben, deswegen kann man das dann erst jetzt, oder man konnte das dann erst nachträglich aufschreiben, und das bietet ein bisschen Probleme, deswegen will ich mich dann eher der RAF und den Revolutionären zu widmen. Und man sieht zum Beispiel bei der RAF ganz klar auch nach den Ereignissen um den Deutschen Herbst, dass zum Beispiel im Mai 1982 mit ihrer neuen Kampfschrift, wenn man das so sagen möchte, Guerilla, Widerstand und antiimperialistische Front, eben auch neue Formen des bewaffneten Kampfes, neue Ziele und auch Erweiterung ihrer Position vorgenommen wurden, sodass man dann zum Beispiel auf RAF sich eben eine imperialistische Front in Westeuropa schaffen wollte und man sich auch eben stärker gegen militärisch-industriellen Konflikt eingeschossen hat. Bei den revolutionären Zellen ist das natürlich nochmal eine andere Sonderform, da es hier keine übergeordnete Instanz gab, die vorgegeben hat, welche Ziele und welche Ideen man eigentlich vertritt, sondern es war eher ein loses Netzwerk aus verschiedenen Zellen, die auch einen Grundkonsens geteilt haben, aber die auch ganz stark auf die Autonomie der einzelnen Zellen sich berufen haben. Und das heißt, dass zum Beispiel die Berliner Zelle ganz andere Aktionen von Anfang an betrieben hat. Die haben zum Beispiel sich sehr früh eingeklinkt, also schon 1973 eingeklinkt in die Protestbewegung gegen die Schließung von Jugendzentren und in die Fälschung von Fahrscheinen in der BVG und so weiter. Also das war schon mal ganz was anderes, als was die Frankfurter gemacht haben. Und das war dann wieder was anderes, als andere Zellen gemacht haben. Also man kann bei den revolutionären Zellen da eben auch nicht davon sprechen, dass es einen einheitlichen Weg gab, den man gegangen ist, sondern man hatte eben diesen Grundkonsens. Aber auch der hat sich dann innerhalb der Zellen nochmal stark verschoben. Zum Beispiel für die Frankfurter Zelle, die Startbahn West war so ein ganz einschneidendes Ereignis, wo dann auch nochmal intensiv darüber debattiert wurde, wie man genau, also quasi da in dieser Form Protest machen kann. Dann gab es aber auch, was ein ganz wichtiger Punkt für die revolutionären Zellen war, eben die Flüchtlingsbewegung in den 80er Jahren, wo alles noch umgearbeitet wurde. Auch sehr wichtig sind eben feministische Debatten, die eben auch von der abgespalteten Roten Zora dann intensiv besprochen wurden. Also es gab über die ganzen Jahre bis zum Ende eigentlich immer wieder intensive Diskussionen und ich würde fast sagen, in den revolutionären Zellen am intensivsten und auch am konträrsten, und das hat sich letztendlich auch in die Auflösungserscheinung am Ende ganz deutlich dann oder in den, also hat sich ganz deutlich manifestiert, da man dann auch gesehen hat, dass zwischen Anfang und Ende eigentlich so dann gar keine Zusammenkunft mehr möglich war und man dann auch getrennte Wege gegangen ist und sich nach und nach aufgelöst hat.